Szene 2. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Gleich geht's los. Ich freue mich schon. Der Film ist bestimmt super. Glaube ich auch. Ich habe schon die Vorschau gesehen. Und wie war es? Unglaublich, vor allem die Effekte, einfach toll. Und alles auf der riesengroßen Leinwand. Und in 3D, da bist du mittendrin. Das ist besser als Fernsehen. Ja klar. Schau mal, es wird schon dunkel. Es geht los. Endlich!